lass mal Tipps in Kauf. Es bleiben aber die Leute drin auf. Und kriegen den Reichgeld auf Elektronie. Es wurden immer beide Seiten bedient. Branche, Branche, Branche, Branche. Hinter der Maske ist ein wahres Gesicht. Erkannt zu werden, liebt er nicht. Hinter der Maske, er tat so gut. Das ist der ewige Jugend. Jut macht sich die Fackel breit, verbreitet der Lüge, doch sie ist seine Zeit. Er mischt mit in politischen Reich, doch wir werden ihm die Stiefel zeigen. Friedmann, Friedmann, Friedmann, Friedmann. Hinter der Maske sein wahres Gesicht, erkannt zu werden liegt er nicht. Hinter der Maske, er tat sich gut, das ist der ewige Jut. Was sendet nach vorne? Die Medien sind in diesem Prominenz. Vorgeschlossen Gewissen der Nation. Doch als seine Kraft bekam er seinen Lohn. Boobies, hinter der Maske sein wahres Gesicht. Erkannt zu werden liebt er nicht. Hinter der Maske er tat sich gut. Das ist der ewige Jude. Literaturpapst wird er gern genannt. Jedes deutsche Buch geht auf seine Hand. Link ist schuld, lobt er in den Himmel. Doch wir wissen, er ist ein Polakenlimmel. Reichanitzki, Reichanitzki, Reichanitzki. Hinter der Maske sein wahres Gesicht. Erkannt zu werden, liebt er nicht. Hinter der Maske, er tat zu gut. Das ist der ewige. Hinter der Maske sein wahres Gesicht. Erkannt zu werden, liebt er nicht. Hinter der Maske, er tat zu gut. Das ist der.